Ü6. Sagen Sie mal A. A. Ja, Sie haben eine Erkältung. Ich schreibe Ihnen Tabletten und Hustensaft auf. Nehmen Sie die Tabletten dreimal am Tag nach dem Essen. Die sind gegen die Halsschmerzen. Nehmen Sie den Hustensaft am Abend vor dem Schlafen. Und trinken Sie 3 Liter Tee oder Wasser am Tag. Aber trinken Sie kein Bier und keinen Wein. Essen Sie viel Obst und Gemüse. Und rauchen Sie nicht. Dann sind Sie nach einer Woche wieder gesund.